Aus Anlass des 63. Jahrestages des Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg veröffentlichten am 6. Juli das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und lobpriesen die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um den Sieg im Krieg.